Hallo? Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Werner. Ist denn der Peter da? Peter? Ja? Der Peter ist nicht da, nee. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, wo bin ich denn da gerade gelandet? Ja, bei Peter zu Hause. Ja, wann kommt der denn wieder? Der? Oh, das weiß ich nicht. Der ist zurzeit beim Bund. Wie, beim Bund? Ja. Er ist 13. Er ist ja ein halber Aserbaidschan-Typ, ne? Weißt du? Ja, aber beim Bund, das geht noch gar nicht. Der ist doch erst 13. Nee. Der ist da. Ja, der ist erst 13. Er macht da eine Aufführung. Ach so. Ja. Ach, beim Musikantenstadel da. Ja, genau, beim Musikantenstadel im Aserbaidschan. Wie Aserbaidschan? Ja, da. Ist das jetzt das 13. Bundesland oder was? Nein, aber er ist ja halber Aserbaidschaner. Wie denn Aserbaidschaner? Ja, ist er halt halber. Ist ich ja mein. Dachte, ist mein Nein, wir beide sind Aserbaidschaner. Ja, das ist ja. Das Viertel gehört so zum Iran mit. Ach so. Okay? Nee. Ja? Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Und wolltest du mit ihm spielen oder was? Nee. Bist du sein Freund? Nein, ich wollte ihm einfach nur sagen, dass Katrin mit ihm Schluss machen will. Katrin? Ja. Wieso will sie denn mit ihm Schluss machen? Ja, weil die gerade neben mir sitzt. Gib mal. Dann gib doch mal die Katrin. Sag mal was, Katrin, die traut sich eigentlich nicht. Ja, hallo? Hallo? Ja, siehst du? Ja, gib mal her. Nein, die will gib nicht. Gib die scheiß Katrin her, Mann. Die hat voll Angst vor dir. Warum denn? Ja, du hast ihre Freundin auf die Schnauze gehauen. Ja, und? Dann hau ich ihr auch in die Fresse, wenn sie mit meinem Bruder Schluss macht. Ja, das geht doch nicht, Mann. Warum nicht? Kannst du nicht einfach Katrin in die Fresse hauen? Natürlich, Alter. Wer bist du eigentlich? Bist du ihr neuer Stecher oder was? Ich bin nur der Werner. Du bist der Werner? Dich kenn ich doch, Digga! Ja, du bist doch der früher mal in der Schule den Weibern unter den Rob gegratscht hat, ne? Ja, das mit dem Pfennigtrick, ne? Das hast du von mir gelernt. Den Pfennigtrick? Ja, du lässt den Pfennig. gib mal die Katrin jetzt her! Ja, du. Gib her, sonst kriegst du wirklich auf die Fresse, ist mir scheißegal. Ja, aber ich wundere gar nicht bei dir. Ja, du gib die Steffi jetzt her! Der heißt Katrin, nicht Steffi. Ja, Katrin, Mann, egal. Ich bin der Homes, der die Steffi angepackt hat. Sieh zu. Gib die Steffi jetzt her. Der Peter. Hä? Du bist doch der Peter. Ja, ich bin der Peter. Na und, jetzt gib mal die Steffi. Nein, die Steffi ist... Ja, die Katrin, Mann. Ist mir scheißegal. Die Bitch. Nein, die... Das Mädchen halt, Mann. Schlitzpisserei, die da. Ja, okay, gib mal jetzt. Ja, wie denn? Hä? Ja, gib. Ja, die will nicht, Mann. Ja, ist mir scheißegal. Soll jetzt rangehen. Die hat gerade ihre Periode gekriegt. Ja, ist mir scheißegal, die kriegt auch ihre Periode, wenn ich ihr das Nasenbein breche, Alter. auf der Nase. Es gibt die Bitch her! Wie denn das Nasenbein? Die hat ihre Periode gekriegt. Ja, und ich hau ihr gleich eine doppelte, wenn sie jetzt gibst. Ja, das kann doch nicht sein, Mann. Gib sie jetzt sofort her. Alter, jetzt hör doch mal auf, Mann. Gib sie doch mal her. Einfach irgendwelchen Weiber das Nasenbein brechen. Warum denn nicht? Ich würde nur deinen Bruder sprechen und ihm sagen, dass ich seine Freundin mit ihm schlafe. Ja, und sie sitzt doch neben dir. Nein! Hä? Die ist gerade aufs Klo gelaufen, hat ihre Periode gekriegt. Ja, scheiße, ich Alter, runter. Gib sie jetzt her. Mann, es geht nicht, raffst du's nicht? Nee. Die Kacken hat ihre Periode gekriegt. Ja, und? Was? Ja, und? Du bist wie ein Schwein, mein Teppich ist schon rot. Ja, ist dein Teppich rot? Ja. Ja, ist doch cool, roter Teppich ist in. Renn mal auf Klo und gib sie mir mal. Ich will ihr zuhören, wie sie... Nein, komm, Alter. Dann steht meine Wohnung unter Wasser. Hä? Ist doch kaputt. Was ist kaputt? Mein Klo. Ja und? Dann gib doch mal die Scheiße jetzt her. Hat sich irgend so ein dicker Iraner aus Itzehoe draufgesetzt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Nee. Ich kenn keinen dicken Iraner. Ach so. Ja, jetzt gib mal ich die... Ich mein aus Stuttgart. Gib mal die Stuttgart Katrin. War der doch. Gib mal die Katrin jetzt her. Ja, die Katrin? Ja. Nee, die will nicht, Mann. Doch, sag ihr bitte. Bitte. Nee, sie will nicht. Warum denn nicht? Hast du die Frau nicht unter Kontrolle? Nein! Ja gut, egal, dann kriegst du auf die Fresse, ist ganz einfach, ne? Ich leg jetzt auf. Ja, und? Was? Weißt du, wer eigentlich gerade dran ist? Kodiak, ne? Nein. Ja, irgendein Bauer auf jeden Fall. Ja, so ein Bauer, der Styler ist. Style? Ja, wer war denn die Alte da eben? Was? Wer war denn die Alte da eben? Meine Freundin. Echt? Ja. Ey, sieht die gut aus? Was? Sieht die gut aus? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht wirst du ja am 29. sehen. Echt? Ja. Und ist sie noch zu haben? Och, ich weiß nicht. Drei ja? Plätze sind noch frei oder so. Hä? Drei Plätze sind noch frei oder so. Drei Plätze? Ja. Ja gut, dann gib sie mal her. Na, du brauchst nur noch 4, das geht doch nicht. Sie soll sich mal beschreiben, bitte. Du sollst dich mal beschreiben? Ja. Also, so außen hat sie eine ganz feine Gummihaut. Ja. Der Mund ist immer offen. Ja. So wie bei dir, dann passt das doch, oder? Was? So wie bei dir, ne? Ja, klar. Liegt wohl in der Familie. So, gib mal jetzt, gib sie doch mal her jetzt dann. So, jetzt halte ich einfach mal kurz die Kopfhörer runter und halte das Telefon an. So, wenn sie nichts sagt, das ist nicht meine Schuld. Ja. Ja, hi. Hallo. Wer ist denn da? Ich bin die Katrin. Ey. Ja. Hast du ein Foto von dir? Nee. Kann ich dich klar machen? Nein. Warum nicht? Ja, weil es nicht geht. Warum denn nicht? Ich bin schon vergeben. Mit wem denn? Hä? Ein Style. Mit dem Style? Ja. Oh, scheiß doch auf ihn, Alter. Geht nicht. Schieß den Typen doch in Wind, Mensch. Du brauchst doch einen Typ mit Skill. Nein. Doch. Nee. Doch. Wie alt bist du denn? Nein. Wie alt bist du denn, ja? Ich bin 18. 18? Mhm. Viel zu jung für mich, okay. Alles klar dann. Gut. Ja. Kommst du auf die Geburtstagsfeier? Ja, mal sehen. Pimpern wir dann? Ja, na klar. Okay, alles klar, gut. Also gut, dann brauche ich die nicht klar machen, aber wir können doch trotzdem rumpimpern, ohne dass er es merkt, ne? Ja. Okay? Ja, bis dann. Ist das gebongt? Ja. Auf jeden Fall? Ja. Oh, okay, alles klar. Man denkt, sonst kann er ja auch mitmachen, ist ja nicht schlimm. Okay? Ja, ein Dreier ist nicht schlecht. Okay, alles klar. Willst du jemanden grüßen? Nee. Heißt du Katrin? Ja. Echt? Ja. Okay. Ja, der Style hat mir mal gesagt, dass er fremdgegangen ist. Ach, nee, ist schon gut. Alles klar dann, ne? Hau rein, denn. Ja, tschüss. Tschüss. So, das war die Katrin vom Style.